ist so langweilig. Alles ist so morbide. Alles wiederholt sich jeden Tag. Alles ist ganz verschwommen, müde. Ich muss weg. Immer dieselben Leute, immer dieselben Partys, immer die gleichen Leute in den Discos, in den Festzelten und nebenan. Ich muss weg. Schnell weg. Immer nur die gleichen Reden. Immer das Geposte im Netz. Gesinnung, überall derselbe Dreck. Es ist langweilig, langweilig, langweilig hier. Es ist so langweilig, langweilig, langweilig, langweilig. Langweilig hier. Überall dieselben Häuser, derselbe Baum, dasselbe Auto, gleiche Weg, die gleiche Zeit. Alles ist so vertraut. Ich muss weg. Auf jeden Fall weg. Neue Leute, neue Farben, neues Licht vom Himmel.